Aussprachetraining 3, Aufgabe 2a. Der Kurs. Die Tasse. 1. Das. Aus Tunis. Du wohnst. Du kommst. Du heißt. Wie heißt das? Das weiß ich nicht. Das heißt Tasse. Wie heißt der Kurs? Das weiß ich nicht. Das ist Kurs 1.